Der amerikanische Traum war dem jungen Joe in Fleisch und Blut übergegangen. Jetzt, wo seine Kiste unwiederbringlich ruiniert war, musste er auf andere Weise seinen Lebensunterhalt verdienen. Schuhe putzte er nie wieder, weder in New York noch anderswo. Anthony zeigte der Ausbruch, welch heftige Gefühle hinter dem ruhigen Äußeren des Freundes brodelten. Petrosino durchstreifte Manhattan auf der Suche nach besserer Arbeit und bot sich in den verschiedensten Geschäften an. Er probierte eine Reihe von Aufgaben aus: Fleischergehilfe, Zeitnehmer bei der Eisenbahn, Hutverkäufer, Börsenbote. Mit seiner Geige reiste er sogar als fahrender Musiker durchs Land, bis hinab in den tiefsten Süden. Doch keine dieser Tätigkeiten bot Petrosino einen Weg nach oben, hinaus aus der beschämenden Armut, in der er sich befand. Endlich im Alter von 17 oder 18 ergatterte er eine Stelle als White Winger, als städtischer Straßenfeger in New York. Das mag nicht nach viel klingen, doch die Stadtreinigung unterstand damals der New Yorker Polizei. Für den richtigen Einwanderer konnte sie ein Sprungbrett zu höherem sein. Petrosino hatte das Glück, unter die Fittiche des taffen und sagenhaft korrupten Inspektors Alec Clubber Williams, Zar des Tenderloin genannt, genommen zu werden. Williams war durch und durch Ire, gesellig und körperlich einschüchternd. Einer, den jeder in New York sofort erkannte, wenn er sein Revier entlang der 7th Avenue durchstreifte. Und sein Revier war es tatsächlich. Ohne Williams' Erlaubnis konnte kein Saloon betrieben werden, kein Krimineller lange überleben. »Ich bin in New York dermaßen bekannt«, prahlte er einmal, »dass mir morgens die Pferde zunicken.« Eines Tages hängte er, um Reporter zu beeindrucken, die ihn interviewten, seine Taschenuhr an eine Laterne an der Ecke 35th Street und 3rd Avenue, mitten im wilden, von Verbrechen heimgesuchten Gashouse District, um dann gemütlich mit den Reportern um den Block zu spazieren. Als die Gruppe wieder zur Laterne kam, hing Williams' Uhr immer noch daran. Keiner der vielen hundert Ganoven des Viertels hatte gewagt, Hand an seine Wertsachen zu legen. Auch um sein Talent für Korruption beneidete man Williams im Department. Er nannte eine Villa mit 17 Zimmern in Coscarp, Connecticut, und eine 16 Meter lange Yacht sein eigen, angeblich bezahlt vom bescheidenen Gehalt eines Polizeiinspektors. Fragte man, woher er so viel Geld hatte, gab er die großartig unsinnige Antwort: japanische Immobilien.